und der Nervenzusammenbruch vom 14.07.2018. Alle Jahre wieder verliert unser dicker, fetter Pfannkuchen vor laufender Kamera so richtig nach Noten die Fassung. Also, wie oft er das im Jahr tatsächlich macht, keine Ahnung, wird wohl ein wenig häufiger sein, aber mindestens einmal pro Jahr lässt er seine Zuschauer unfreiwillig daran teilhaben. Und heute war es mal wieder soweit. Der Stream fängt verheißungsvoll an, nämlich mit einer Live-Übertragung von dem, was Rainer so gern als Rumwergeln bezeichnet. Übersetzt heißt das so viel wie an trivialen Verrichtungen des Alltags krachend scheitern. Heute versucht der Suppengumbo, seine Surround-Brüllwürfel mit kostbarem, hart erbetteltem Strom zu versorgen und scheitert auf ganzer Linie. Er kriegt den Bohrer nicht ins Futter. Er verlegt dauernd alles. Zum Abisolieren versucht er, ein stumpfes Victorinox-Taschenmesser zu benutzen. Und immer wieder muss er sich das Vogelnest aus dem Schwartenmagen wischen, den er als Gesicht herumträgt, muss schnaufen und ächzen und sich überall abstützen. Höhepunkt dieses Trauerspiels ist der Moment, in dem er mit einem Küchenstuhl ins Bild gemädelt kommt und sich allen Ernstes anschickt, denselben zu erklimmen. Rolo aller, was hätt ich mich gefreut. Aber auch die zahlreichen Löcher in der Rückpartie der mittlerweile arg mitgenommenen EMP-Mädlerpelle sind ein Anblick, der betroffen macht. Ach Quatsch, heiter stimmt. Leider bemerkt Fetti die hirnverbrannte Blödheit dieses Plans gerade noch rechtzeitig. Als er aber dann, selbstverständlich japsen und mit rot angelaufenem Mostkopf, vor der Kamera Platz nimmt, ist er schon reichlich angefressen und frustriert. Was aber alle Dinge auch immer so kompliziert sein müssen, rotverdomme, dass das nicht an den Dingen liegt, sondern an seinem himmelschreienden Unvermögen in wirklich allen Belangen, kriegt unser Prallo natürlich nicht in sein Spatzenhirn. Nächste herbe Enttäuschung für den mählich immer wütender werdenden Agrolord: der Chat kümmert sich nicht die Bohne um seine so beton nonchalant vorgetragene Rumwergelei und will mitnichten bersten vor Spannung wissen, was er denn da eigentlich so verbissen getrieben und noch verbissener krampfer versucht hat, versiert und cool dabei auszusehen. Leider nein, leider gar nicht. Der Chat will natürlich nur über die Explosionen von heute früh sprechen. Prompt gibt's dafür den ersten Anraunzer vom Agrolord, der hier ein willkommenes Ventil sieht, den sich drohend anstauenden Frust loszuwerden. Und schon winkt die nächste Gelegenheit dazu. Hater vor der Schanze! Na, die kommen ihm gerade recht. Die können was erleben, ne Etzertler! Pumsti wuchtet sich ächzend vom Sofa, schnappt sich sein Handy und meddelt nach draußen, den immer kleiner werdenden Hate zusammenbrüllen. Ach Quatsch! Sich vor Zeugen und der alsbald herbeizitierten Staatsgewalt nach Leibeskräften zum Obst zu machen. Als Pumsti dann, mittlerweile in völlig desolatem Zustand, mit zerrupftem Vogelnest, violettem Schwelles, schweißüberströmt und nach Luft ringend vor die Camp zurückkehrt und die Abrissbirne von Arsch mit ungebremstem Karacho in die speckigen Polster pfeffert, stehen die Zeichen endgültig auf Sturm. Nee, Haderscheuchen hat wohl nicht so hingehauen wie geplant, sodass jetzt erstmal der Monolog vom Unbesiegtheitslord auf dem Programm steht. Hader alle dumm, kein Leben, der letzte Abschaum, aber der Qualemann viel klüger und stärker als sie alle zusammen. Zur Bekräftigung dieser faustdicken Lüge wird das dumme Patschehändchen mehrfach vor den schweinehässlichen Knallkorb gewatscht. Jetzt kommt alles auf den Chat an. Der muss jetzt die Botschaften absondern, die der Frustlord braucht, um seine völlig verquere Version der Dinge bestätigt zu sehen. Leider ist die aktuelle Version der Dinge so unsagbar verquer, dass man sich das wirklich nicht mehr ausdenken kann. Bumsti hatte doch mit den Hatern ausgemacht, dass die ihm beweisen sollen, wie zahlreich und wirkmächtig sie sind, indem sie alle verschwinden und komplett aufhören, ihn zu hänseln. Also, das rendert er sich gerade allen Ernstes in seinem Spatzenhirn zurecht. Es ist einfach nur noch utopisch. Als wollte ich einer gewissen jungen Dame beweisen, wie nice es ist, entspannt im eigenen PKW rumzufahren, indem ich denselben in der Garage lasse, um mich stattdessen mit den Unzuverlässigkeiten und Abraummenschen in den öffentlichen Verkehrsmitteln herumplage. Kann man sich, wie gesagt, alles nicht mehr ausdenken. Halt, unser Suppengurpmu, der kann. Der redet sich gerade in Rage darüber, dass er die Hater doch überhaupt nicht verdient hat, weil er doch so, grob verdomme, wie heißt das Wort denn nochmal? Bescheiden ist, ja, haargenau. Zweimal, zwei verfickte Male innerhalb von 5 Minuten fällt ihm das Wort bescheiden nicht mehr ein. Miau, Alter. Man möchte den braven Sigi auferwecken und ihm das vorführen und dazu mehrfach versichern, ohne Schmäh, Junge, ohne Schmäh. Und weil der Qualle-Mann sich jetzt endgültig in Rage geredet hat und der Chat beharrlich die in diesem Moment so dringend benötigte Anerkennung verweigert, geht's ansatzlos weiter. Bescheidenheit? Ja, kannst vergessen. Also buchstäblich zweimal hintereinander, ohne Schmäh. Stattdessen ramentert es jetzt ganz ungefiltert aus dem Nightlord heraus und auf die beiden anderen Fettsäcke ein, die ihn in seiner aktiven Zeit ganz einfach so links liegen gelassen haben. Der fette Berliner Rotzlöffel mit dem Gesicht und dieser andere völlig haltlose Qualsack mit der Mötchenstimme, der ist ja neu irgendwie. Und der ist besonders schlimm, weil er sich das dumme Patschehändchen nicht vor den hässlichen Schwelles wämst, sondern an die schwabbelige Schwarze. Das hält unser Prallo absolut nicht aus. Ist nicht schwer zu verstehen, warum. Weil dieser andere Mastsack sich jedes Mal auf die Schmalzpauke haut, wenn er gerade Kohlengeschenk gekriegt hat. Also nicht Likes oder Bars, sondern richtige, echte Taler, die einfach so klimperklamper auf sein Online-Konto regnen und die er direkt im Anschluss 1:1 verfressen kann. Nicht so wie Rainer, der von der mageren Ausbeute seiner öffentlichen Erniedrigung immer noch die Nutznießer dieser zur Schaustellung quasi-menschlichen Leidens und klaffender Abgründe im Leben hart am Leben gescheiterter Abraumexistenzen mitbezahlen muss. Kein Wunder, dass Rainer da die Fassung verliert. So, allerletzte Chance für den Chat Etzertler, den Ragelord zu beruhigen. Alles nicht so schlimm, Rainer, wir bewundern dich, du bist so toll, pipapo und dat. Während er ramentert, schielt der Bumsti ja auch immer wieder nach dem Chat, ob's nicht bald soweit ist. Wenigstens die Mitleidsbarren könnten nochmal geflogen kommen. Aber was muss Rainer in diesem kritischen Moment erblicken? Hab dich gemeldet. Wer immer das war, trau dich, komm zu mir, ich nenn dich Ehrenhader und überweise 10 Hasspunkte. Denn dieser Tropfen bringt das Fass zum Überlaufen. Rainer macht, Rainer tut, Rainer legt sich so unglaublich ins Zeug, er zählt seine unglaublichen Errungenschaften ja sogar an den Wurstfingern her. 4 Drachen und der Medal, damals der Dragon Monday, das Format Drachenlord, er versteht es einfach nicht, warum er sich damit nicht ein Heer williger Spender und Bewunderer erarbeitet hat. Naja, auch einfach erklärt. Steht ja auch schon in der Original-Rainer-Analyse, demnächst auf diesem Kanal. Weil es ihm zu anstrengend war, ein Format wie 4 Drachen und der Metal regelmäßig zu produzieren. Also hat er es nach 3 Folgen sein gelassen. Die Phase, in der er noch 2 Dutzend Folgen mehr produziert und sich eine richtige Fanbase erarbeitet, die hat er einfach übersprungen und stattdessen mit den Hatern »Frag mich was« und »Guck mal mein Leben«-Formate durchziehen wollen, die ja bei seinen Vorbildern halt erst auf dem Programm standen, als die längst ein richtiges Programm und stabiles Publikum hatten. Und jetzt regt er sich einmal, so rendert sich sein Spatzenhörn das jedenfalls zurecht, einmal nur über die beiden anderen Fettsäcke auf, die kein Programm und trotzdem keine Hater haben, dass sie einfach nur deshalb verschont bleiben, weil ihr Abschaumpublikum nicht weiß, wo sie wohnen, kriegt Bumsti natürlich auch nicht in den Knallkopf. Und prompt wird er dafür gemeldet. Und bei seinem Glück wird wegen der Meldung dann der Barrenhahn zugedreht, dabei braucht er die Kohlen doch gerade so dringend. Naja, wie dem auch sei. Was zu viel ist, ist zu viel und Rainerle bricht endgültig schluchzend vor der Cam zusammen. Mal wieder. Und schaltet vorher die Cam natürlich nicht aus. Mal wieder. Dann kann er nämlich, nachdem der erste Peak der Krise vorbei ist, den trotzigen Stärkelord mimen, der natürlich nur gestärkt aus dieser hochnotpeinlichen Dreckslage hervortreten wird. Bis das soweit ist, lädt ein 29-jähriger Madenmann sein Mana wieder auf zum Soundtrack einer Kinderserie aus den 90ern. Rollo, Alter, du kriegst die Tür nicht zu! Dann kann er endlich die Mitleidsbaren einheimsen. 50 Euro Umsatz dafür, dass er mal wieder seine geistige Gesundheit vor Publikum zu Schanden labert und mit Karacho vor die Wand fährt. Ganz am Schluss noch posieren auf der Sofakante, weil er nicht mehr lang genug stehen kann, bis die Kaffeemaschine das Wasser erhitzt hat. Kannst du dir alles echt nicht mehr ausdenken. Gottverdomme!